Erster, du sollst einen Altar bauen. Er ist für Räucherwerk. Baue ihn aus Akazienholz. Zweiter, der Altar soll eine Elle lang sein. Er soll auch eine Elle breit sein. Er ist viereckig und 2 Ellen hoch. Er hat Hörner. Dritter, du sollst den Altar mit Gold bedecken. Bedecke die Platte und die Seiten. Bedecke auch die Hörner. Mache einen goldenen Kranz darum. Vierter, unter dem Kranz mache 2 goldene Ringe. Mache sie an 2 Ecken. Dort kommen Stangen hinein. So kann man den Altar tragen. Fünfter, mache die Stangen aus Akazienholz. Bedecke sie auch mit Gold. Sechster, stelle den Altar vor den Vorhang. Der Vorhang ist vor der Lade. Dort ist das Gesetz. Dort werde ich zu dir sprechen. Siebter, Aaron soll gutes Räucherwerk verbrennen. Er soll es jeden Morgen verbrennen. Er macht dann die Lampen fertig. Achter, Aaron soll es auch am Abend verbrennen. Das ist ein Opfer für Jahwe. Das soll immer so sein. Neunter, ihr dürft kein anderes Räucherwerk benutzen. Bringt keine Brandopfer darauf. Bringt keine Speisopfer darauf. Gießt keine Trankopfer darauf. Zehnter, Aaron soll einmal im Jahr etwas tun. Er soll die Hörner mit Blut berühren. Das Blut ist vom Sündopfer. Das ist für die Vergebung. Der Altar ist sehr heilig für Jahwe. Elfter, Jahwe sprach zu Mose. Zwölfter, wenn du die Männer von Israel zählst, soll jedermann Geld geben. Das Geld ist für Jahwe. Es ist für ihr Leben. Dann kommt keine Krankheit über sie. Dreizehnter, jeder gezählte Mann soll Geld geben. Er soll einen 1/2 Schekel geben. Das ist ein Geschenk für Jahwe. Vierzehnter, jedermann ab 20 Jahren soll das Geld geben. Es ist ein Geschenk für Jahwe. Fünfzehnter, reiche Leute sollen nicht mehr geben. Arme Leute sollen nicht weniger geben. Alle geben einen 1/2 Schekel. Das ist für ihr Leben vor Jahwe. Sechzehnter, du sollst das Geld von Israel sammeln. Es ist für den Dienst im Zelt. So denkt Jahwe gut an Israel. Es schützt ihr Leben. 17. Jahwe sprach zu Mose. Mache ein Becken aus Kupfer. Es soll ein Gestell aus Kupfer haben. Es ist zum Waschen. 18. Stelle es zwischen das Zelt und den Altar. Fülle Wasser hinein. 19. Aaron und seine Söhne sollen sich dort waschen. Sie sollen Hände und Füße waschen. 20. Wenn sie ins Zelt gehen, müssen sie sich waschen. Sonst sterben sie. Wenn sie zum Altar gehen, müssen sie sich waschen. Sie bringen dort Opfer für Jahwe. 21. Sie sollen Hände und Füße waschen. Sonst sterben sie. Das ist eine Regel für immer. Es ist für Aaron und seine Kinder. 22. Jahwe sprach zu Mose. 23. Nimm gute, duftende Dinge. Nimm 500 Schekel Balsam. Nimm 250 Schekel Zimt. Nimm auch 250 Schekel Kalmus. 24. Nimm 500 Schekel Kassia. Nimm auch ein Hin Olivenöl. 25. Mache daraus ein heiliges Öl. Es soll ein duftendes Öl sein. Ein Salbenmacher soll es machen. Es ist ein heiliges Salböl. 26. Du sollst damit das Zelt salben. Salbe auch die Lade mit dem Gesetz. 27. Salbe den Tisch und seine Dinge. Salbe den Leuchter und seine Dinge. Salbe den Räucheraltar. 28. Salbe den Brandopferaltar und seine Dinge. Salbe das Becken und sein Gestell. 29. Du sollst sie weihen. Dann sind sie sehr heilig. Wer sie berührt, wird auch heilig. 30. Salbe auch Aaron und seine Söhne. Weihe sie. Dann können sie mir als Priester dienen. 31. Sage den Israeliten, dieses Öl ist heilig für mich. Es soll immer heilig sein. 32. Ihr dürft es nicht auf Menschen gießen. Ihr dürft es nicht für euch selbst machen. Es ist heilig. Es soll euch heilig sein. 33. Wer es mischt oder einem Fremden gibt, muss sterben. Er wird aus seinem Volk entfernt. 34. Jahwe sagte zu Mose, nimm Gewürze. Nimm Stakte, Räucherklaue und Galbanum. Nimm auch reinen Weihrauch. Nimm von allem gleich viel. 35. Mache daraus Räucherwerk. Es soll eine duftende Mischung sein. Ein Salbenmacher soll es machen. Mische etwas Salz dazu. Es ist rein und heilig. 36. Mache es zu feinem Pulver. Bringe es ins Zelt, nahe zum Gesetz. Dort werde ich zu dir sprechen. Es ist sehr heilig für euch. 37. Ihr dürft kein solches Räucherwerk für euch machen. Es ist heilig für Jahwe. Es gehört nur ihm. 38. Wer es für sich selbst macht, muss sterben. Er wird aus seinem Volk entfernt.